Mrs. Dashwoods Besuch bei Lady Middleton fand am nächsten Tag statt, und zwei ihrer Töchter begleiteten sie. Aber Marion entschuldigte sich unter dem fadenscheinigen Vorwand, beschäftigt zu sein, und ihre Mutter schloss daraus, dass Willoughby ihr am Abend vorher versprochen hatte, sie in ihrer Abwesenheit zu besuchen, und war ganz damit einverstanden, dass sie zu Hause blieb. Bei ihrer Rückkehr aus dem Herrenhaus fanden sie Willoughbys Wagen und Diener vor dem Haus wartend, und Mrs. Dashwood war überzeugt, dass ihre Vermutung richtig gewesen war. Soweit war alles wie vorausgesehen. Aber bei ihrem Eintritt ins Haus bot sich ihr ein Anblick, den keine Voraussicht hätte ahnen können. Sie hatten kaum den Flur betreten, als Marian offensichtlich in heftiger innerer Bewegung mit dem Taschentuch vor Augen überstürzt aus dem Wohnzimmer kam und ohne auf sie zu achten die Treppe hinauflief. Überrascht und bestürzt betraten sie auf der Stelle das Zimmer, das sie gerade verlassen hatte, wo sie nur Willoughby vorfanden, der mit dem Rücken zu ihnen am Kaminsims lehnte. Er drehte sich bei ihrem Eintritt um und sein Gesichtsausdruck verriet, dass er mit der gleichen Bewegung kämpfte, die Marian überwältigt hatte. »Ist etwas mit ihr?« rief Mrs. Dashwood, als sie eintrat. »Ist sie krank?« »Ich hoffe nicht«, antwortete er, versuchte ein unbekümmertes Gesicht zu machen und fuhr mit gezwungenem Lächeln fort. »Ich hätte eher allen Grund, krank zu sein, denn ich habe gerade eine sehr schwere Enttäuschung erlebt.« »Enttäuschung?« »Ja, denn ich kann meine Verabredung mit Ihnen nicht einhalten. Mrs. Smith hat heute Morgen die Macht des Geldes gegenüber ihrem armen, abhängigen Neffen ausgespielt, indem sie mich in Geschäften nach London schickt. Ich habe gerade meine Aufträge erhalten und mich von Allenham verabschiedet, und um mich aufzuheitern, bin ich gekommen, um von Ihnen Abschied zu nehmen.« »Nach London? Und Sie reisen heute Vormittag?« »Diese Minute.« »Das ist sehr bedauerlich. Aber Mrs. Smiths Wünsche gehen vor, und ihre Geschäfte werden sie hoffentlich nicht lange von uns fernhalten.« Er errötete, als er erwiderte, »Sie sind sehr liebenswürdig, aber ich habe nicht die Absicht, umgehend nach Devonshire zurückzukehren. Meine Besuche bei Mrs. Smith finden nur einmal im Jahr statt.« »Und ist Mrs. Smith Ihre einzige Freundin? Ist Allenham das einzige Haus in der Gegend, in dem Sie willkommen sind? Schämen Sie sich, Willoughby. Sind Sie denn erst auf eine Einladung hierher angewiesen?« Er errötete noch tiefer und, die Augen zu Boden gesenkt, antwortete er nur, »Sie sind zu gütig.« Mrs. Dashwood warf Elinor einen überraschten Blick zu. Elinor war ebenso verblüfft. Ein paar Augenblicke schwiegen alle. Mrs. Dashwood nahm zuerst das Wort. »Ich möchte nur hinzufügen, mein lieber Willoughby, dass Sie in Barton Cottage immer willkommen sind. Aber ich will nicht in Sie dringen, umgehend hierher zurückzukehren, weil nur Sie beurteilen können, inwieweit es Mrs. Smith gelegen kommt. Und in dieser Hinsicht bin ich ebenso weit davon entfernt, Ihr Urteil in Frage zu stellen, wie Ihre Absicht zu bezweifeln.« »Meine momentanen Verpflichtungen«, entgegnete Willoughby verwirrt, »sind so, dass... ich wage nicht zu hoffen...« Er brach ab. Mrs. Dashwood war sprachlos vor Staunen, und eine weitere Pause entstand. Sie wurde von Willoughby beendet, der mit schwachem Lächeln sagte, »Es hat keinen Sinn, sich noch länger hier aufzuhalten. Ich will mich nicht weiter der Qual aussetzen, unter Freunden zu bleiben, deren Gesellschaft zu schätzen mir jetzt unmöglich ist.« Dann verabschiedete er sich hastig und verließ das Zimmer. Sie sahen ihn in seinen Wagen steigen, und wenig später war er außer Sicht. Mrs. Dashwood war sprachlos vor Erschütterung und verließ das Zimmer auf der Stelle, um ungestört über die besorgniserregenden und alarmierenden Folgen nachzudenken, die dieser plötzliche Aufbruch nach sich zog. Elinors Unbehagen war mindestens so groß wie das ihrer Mutter. Was sich gerade abgespielt hatte, erfüllte sie mit Beklommenheit und Skepsis. Willoughbys Benehmen bei seinem Abschied, seine Verlegenheit und gekünstelte Heiterkeit und vor allem sein Zögern, die Einladung ihrer Mutter anzunehmen, eine Zurückhaltung, die einem Liebhaber so wenig ähnlich sah, gaben ihr sehr zu denken. Sie schwankte zwischen der Befürchtung, dass er niemals ernsthafte Absichten gehabt oder dass ein unglückseliger Streit zwischen ihm und ihrer Schwester stattgefunden hatte. Die Verzweiflung, in der Marian das Zimmer verlassen hatte, schien auf eine ernsthafte Auseinandersetzung hinzudeuten, obwohl ein Streit nahezu ausgeschlossen war, wenn sie Marians große Liebe zu ihm bedachte. Aber worauf ihre Entzweiung im Einzelnen auch beruhen mochte, der Kummer ihrer Schwester war offensichtlich, und sie dachte mit dem zärtlichsten Mitgefühl an den leidenschaftlichen Schmerz, dem sich Marian aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur zur Erleichterung hingab, sondern den sie aus Pflichtgefühl hegte und pflegte. Ungefähr eine halbe Stunde später kam ihre Mutter ins Zimmer zurück, und obwohl ihre Augen gerötet waren, machte sie keinen niedergeschlagenen Eindruck. »Unser lieber Willoughby ist nun schon etliche Meilen von Barton entfernt«, sagte sie, als sie ihre Handarbeit aufnahm, »und mit wie schwerem Herzen wird er reisen.« »Es ist alles sehr merkwürdig, so plötzlich abzureisen. Es sieht fast wie ein Augenblicksentschluss aus, wo er gestern Abend noch so glücklich, so heiter, so anhänglich in unserer Gesellschaft war. Und nun innerhalb von 10 Minuten abzureisen und noch dazu ohne die Absicht zurückzukommen. Es muss mehr dahinter stecken, als er uns gegenüber zugegeben hat. Er redete, er benahm sich nicht wie sonst. Dir muss der Unterschied ebenso aufgefallen sein wie mir. Was kann es sein? Ob sie sich gezankt haben? Warum hätte er sonst zögern sollen, deine Einladung hierher anzunehmen? Es lag nicht an mangelndem Interesse, Eleanor. Das war ganz offensichtlich. Es stand nicht in seiner Macht anzunehmen, glaube mir. Ich habe mir alles durch den Kopf gehen lassen, und ich kann dir einleuchtend erklären, was dir zuerst ebenso merkwürdig vorkam wie mir. Tatsächlich? Ja. Ich habe es mir selbst auf die einleuchtendste Weise erklärt. Aber dir, Eleanor, die du gern Vorbehalte hast, wo immer du kannst, dir wird es nicht einleuchten, das weiß ich. Aber mir wirst du den Glauben daran nicht ausreden können. Ich bin überzeugt, dass Mrs. Smith seine Neigung zu Marian argwöhnt, sie missbilligt, vielleicht weil sie andere Pläne mit ihm hat, und deshalb daran interessiert ist, ihn wegzuschicken, und dass die Geschäfte, die er für sie erledigen soll, nur als Vorwand dienen, um ihn loszuwerden. So ist es, glaube ich, gewesen. Darüber hinaus weiß er, dass sie die Verbindung missbilligt, wagt deshalb gegenwärtig nicht, ihr seine Verlobung mit Marian zu gestehen, und sieht sich seiner abhängigen Lage wegen gezwungen, sich in ihre Pläne zu fügen und Devonshire für eine Weile zu verlassen. Du wirst mir natürlich erwidern, dass es so gewesen sein kann oder auch nicht, aber ich werde keine Einwände gelten lassen. Es sei denn, du hast eine Erklärung zum Verständnis der Angelegenheit, die mindestens so überzeugend ist wie meine. Und nun, Eleanor, was hast du zu sagen? Nichts, denn du hast meine Antwort bereits vorweggenommen. Dann hättest du also gesagt, dass es so gewesen sein kann oder auch nicht. O, Eleanor, wie unbegreiflich sind deine Empfindungen. Du würdest jemandem eher Böses als Gutes zutrauen. Du würdest eher nach Unglück für Marian und Schuld für Willoughby als nach einer Entschuldigung für den Ärmsten suchen. Du bist entschlossen, ihn für verantwortlich zu halten, weil er sich von uns weniger liebenswürdig verabschiedet hat, als sonst seine Art war. Und muss man nicht auch einmal Zugeständnisse machen an den Zufall oder an Verstimmung aufgrund von kürzlich erlittener Enttäuschung? Dürfen Wahrscheinlichkeiten nicht gelten, bloß weil sie keine Gewissheiten sind? Müssen wir nicht dem Mann, den zu lieben wir allen und dem zu misstrauen wir keinen Grund haben, etwas zugutehalten? Oder der Glaubwürdigkeit von Motiven, die an sich unwiderleglich sind, wenn es auch eine Weile unvermeidlich ist, dass sie geheim bleiben? Und was für einen Verdacht hegst du denn nun eigentlich gegen ihn? Ich kann es dir selbst nicht genau sagen. Aber etwas Unangenehmes zu argwöhnen ist die unweigerliche Folge einer solchen Veränderung, wie wir sie gerade an ihm beobachtet haben. Du hast allerdings nur zu recht, wenn du darauf bestehst, dass wir ihm etwas zugutehalten müssen. Und ich habe den ehrlichen Wunsch, in meinem Urteil über andere gerecht zu sein. Willoughby hat möglicherweise ganz plausible Gründe für sein Verhalten, und ich hoffe, das ist der Fall, aber es hätte ihm ähnlicher gesehen, sie sofort einzugestehen. Verschwiegenheit ist vielleicht angebracht, aber es macht mich trotzdem stutzig, wenn er dazu Zuflucht nimmt. Du kannst ihm doch nicht vorwerfen, seinem Charakter untreu zu werden, wenn ein solcher Schritt notwendig ist. Aber du gibst immerhin zu, dass ich recht habe mit dem, was ich zu seiner Verteidigung gesagt habe. Ich bin froh darüber. Und er ist freigesprochen. Nicht ganz. Es mag angebracht sein, ihre Verlobung, wenn sie überhaupt verlobt sind, vor Mrs. Smith geheim zu halten. Und wenn das der Fall ist, muss Willoughby sehr daran gelegen sein, gegenwärtig so wenig wie möglich in Devonshire zu sein. Aber das ist keine Entschuldigung, sie vor uns geheim zu halten. Vor uns geheim zu halten, mein liebes Kind. Wirfst du Willoughby und Marian Geheimniskrämerei vor? Das ist höchst merkwürdig, wo deine Blicke ihnen doch täglich Unbesonnenheit vorgeworfen haben. Ich möchte keine Beweise für ihre Zuneigung, sagte Elinor, sondern für ihre Verlobung. Von beidem bin ich fest überzeugt. Und trotzdem hat keiner von beiden dir gegenüber ein Wort darüber verloren. Es bedurfte keiner Worte, wo die Tatsachen so eindeutig für sich sprachen. War nicht sein Verhalten Marian und uns allen gegenüber seit mindestens 14 Tagen ein Beweis dafür, dass er sie liebt und als seine zukünftige Frau betrachtet und dass er für uns die Anhänglichkeit eines Familienmitglieds empfand? Haben wir uns nicht wortlos verstanden? Haben seine Blicke, sein Benehmen, seine aufmerksame und liebevolle Achtung nicht täglich um meine Zustimmung gebeten? Meine liebe Elinor, ist es möglich, an ihrer Verlobung zu zweifeln? Wie konnte dir ein solcher Gedanke nur kommen? Wie kann man nur annehmen, dass Willoughby, der doch von der Liebe deiner Schwester überzeugt sein muss, sie verlassen sollte, sie vielleicht monatelang verlassen sollte, ohne ihr seine Neigung zu gestehen? Dass sie sich ohne eine vertrauensvolle Aussprache trennen würden? »Ich gebe zu«, sagte Elinor, »dass alle Umstände außer einem für ihre Verlobung sprechen, aber dieser eine ist das völlige Schweigen beider darüber. Und was mich betrifft, so wiegt er alle anderen beinahe auf.« »Wie merkwürdig! Du musst eine sehr schlechte Meinung von Willoughby haben, wenn du nach allem, was sich in aller Offenheit zwischen ihnen abgespielt hat, an der Basis ihres Verhältnisses zweifeln kannst. War sein Verhalten deiner Schwester gegenüber die ganze Zeit nur Spiel? Meinst du, dass sie ihm im Grunde gleichgültig ist?« »Nein, das kann ich nicht glauben. Er muss sie lieben, und er liebt sie auch, davon bin ich überzeugt.« »Aber mit einer merkwürdigen Zärtlichkeit, wenn er sie mit solcher Gleichgültigkeit, mit solcher Unbekümmertheit um die Zukunft zurücklassen kann, wie du sie ihm unterstellst.« »Du darfst nicht vergessen, liebe Mutter, dass ich die Angelegenheit niemals als gewiss betrachtet habe. Ich hatte meine Zweifel, das gebe ich zu. Aber sie sind nicht mehr so stark wie früher, und vielleicht legen sie sich bald ganz. Wenn sich herausstellt, dass sie miteinander korrespondieren, sind alle meine Bedenken behoben.« »Ein gewaltiges Zugeständnis. Wenn du sie vor dem Traualtar sähest, würdest du annehmen, dass sie heiraten. Herzloses Mädchen. Aber ich verlange keinen solchen Beweis. Meiner Meinung nach ist nichts vorgefallen, was einen Zweifel rechtfertigte. Von Geheimniskrämerei konnte keine Rede sein. Alles hat sich durchweg offen und freimütig abgespielt. An den Wünschen deiner Schwester kannst du nicht zweifeln. Es muss also Willoughby sein, den du verdächtigst. Aber warum? Ist er nicht ein Mann von Ehre und Zartgefühl? Haben irgendwelche Widersprüche in seinem Verhalten Anlass zu Befürchtungen gegeben? Kann er falsch sein?« »Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht«, sagte Elinor. »Ich liebe Willoughby. Liebe ihn von ganzem Herzen, und seine Lauterkeit in Zweifel zu ziehen, ist für dich sicher nicht schmerzlicher als für mich. Ich habe es unabsichtlich getan und will es nicht schlimmer machen. Ich gebe zu, sein verändertes Verhalten heute Morgen hat mich stutzig gemacht. Er redete nicht wie sonst und hat deine Freundlichkeit nicht mit Herzlichkeit erwidert. Aber das alles lässt sich vielleicht durch die Umstände erklären, die du angedeutet hast. Er hatte sich gerade von meiner Schwester getrennt, hatte gesehen, wie sie ihn in heftigem Schmerz verließ, und wenn er sich gezwungen sah, aus Angst, Mrs. Smith zu verletzen, der Versuchung einer baldigen Rückkehr hierher zu widerstehen, sich aber gleichzeitig bewusst war, dass eine Ablehnung deiner Einladung, angeblich aufgrund seiner längeren Abwesenheit von hier, bei unserer Familie einen undankbaren, ja verdächtigen Eindruck hinterlassen musste, dann hatte er allen Grund, verlegen und verwirrt zu sein. In dem Fall hätte ein einfaches, offenes Geständnis seiner Schwierigkeiten ihm größere Ehre gemacht, finde ich, und seinem Charakter im Allgemeinen auch mehr entsprochen. Aber ich will nicht so engstirnig sein, jemandes Verhalten nur deshalb zu beanstanden, weil ich eine andere Einstellung habe oder weil es von dem abweicht, was ich für richtig und konsequent halte. Das ist sehr vernünftig von dir. Willoughby verdient es wirklich nicht, dass man ihn verdächtigt. Obwohl wir ihn noch nicht lange kennen, ist er in dieser Gegend doch kein Fremder. Und wer hat je etwas Nachteiliges über ihn gesagt? Wäre er in der Lage gewesen, unabhängig zu handeln und auf der Stelle zu heiraten, dann wäre es vielleicht merkwürdig gewesen, dass er uns verlässt, ohne sofort ein offenes Wort mit mir zu sprechen. Aber das ist nicht der Fall. In mancher Hinsicht steht die Verlobung unter einem nicht ganz günstigen Stern, denn ihre Heirat muss in sehr ungewisser Ferne liegen. Vielleicht ist jetzt sogar Verschwiegenheit angebracht, soweit sie gewahrt werden kann. Sie wurden durch Margarets Eintritt unterbrochen, und Elinor hatte nun Muße, über die Argumente ihrer Mutter nachzudenken, die Wahrscheinlichkeit vieler zuzugeben und auf die Berechtigung aller zu hoffen. Von Marian sahen sie nichts, bis sie zum Dinner das Zimmer betrat und ohne ein Wort zu sagen ihren Platz am Tisch einnahm. Ihre Augen waren rot und geschwollen, und anscheinend konnte sie selbst jetzt die Tränen nur mit Mühe zurückhalten. Sie mied die Blicke aller, konnte weder essen noch sprechen, und als ihre Mutter ihr nach einiger Zeit schweigend und in zärtlichem Mitgefühl die Hand drückte, war ihr geringer Widerstand gänzlich dahin. Sie brach in Tränen aus und verließ das Zimmer. Diese tiefe Niedergeschlagenheit hielt den ganzen Abend an. Sie war völlig widerstandslos, weil sie nicht den geringsten Wunsch hatte, sich zu beherrschen. Die leiseste Anspielung auf irgendetwas, das mit Willoughby zu tun hatte, überwältigte sie im Nu. Und obwohl die ganze Familie sich ängstlich um ihr Wohlergehen sorgte, war es ihnen, wenn sie überhaupt ein Wort sagen wollten, unmöglich, alle Themen zu vermeiden, die sie in ihrer Liebe auf ihn bezog. Marian hätte es sich selbst nicht verziehen, wenn sie in der ersten Nacht nach ihrer Trennung von Willoughby überhaupt Schlaf gefunden hätte. Sie hätte sich geschämt, ihrer Familie am nächsten Morgen ins Gesicht zu sehen, wenn ihr Bedürfnis nach Ruhe beim Aufstehen nicht größer gewesen wäre als beim Zubettgehen. Aber die Einstellung, die ihr so viel Gefasstheit als Schande erscheinen ließ, hinderte sie daran, sich dieser Gefahr überhaupt auszusetzen. Sie war die ganze Nacht wach und sie weinte die meiste Zeit. Sie stand mit Kopfschmerzen auf, war unfähig zu sprechen, unwillig, irgendwelche Nahrung zu sich zu nehmen, und dadurch, dass sie sich gegen jeden Versuch, sich trösten zu lassen, wehrte, gab sie ihre Mutter und Schwester ständig Anlass zur Sorge. Ihre Empfindlichkeit nahm beängstigende Ausmaße an. Als das Frühstück vorüber war, ging sie allein spazieren, wanderte in Allenham herum, überließ sich der Erinnerung vergangener Freuden und weinte den größten Teil des Vormittags über den gegenwärtigen Schicksalsschlag. Den ganzen Abend gab sie sich ihren Gefühlen mit gleicher Hemmungslosigkeit hin. Sie spielte alle Lieblingslieder, die sie sonst Willoughby vorgespielt hatte, alle Melodien, in denen sonst ihre Stimmen zusammengeklungen hatten, und saß vor dem Instrument und starrte auf jede Notenzeile, die er für sie geschrieben hatte, bis ihr das Herz so schwer war, dass ihre Traurigkeit die äußerste Grenze erreicht hatte. Und diese Dosis an Trauer führte sie sich täglich zu. Sie verbrachte ganze Stunden am Klavier und sang und weinte abwechselnd. Ihre Stimme war oft völlig von Tränen erstickt. Wie in der Musik suchte sie auch in Büchern geradezu den Kummer, den der Gegensatz zwischen Vergangenheit und Gegenwart unweigerlich hervorrief. Sie las nichts als das, was sie sonst gemeinsam gelesen hatten. Ein solch hemmungsloser Kummer konnte natürlich nicht unbegrenzt durchgehalten werden. Nach ein paar Tagen verwandelte er sich in eine gedämpfte Melancholie. Aber diese Beschäftigungen, zu denen sie täglich Zuflucht nahm, ihre einsamen Spaziergänge und schweigenden Grübeleien, führten immer wieder zu den früheren, heftigen Ausbrüchen von Schmerz. Ein Brief von Willoughby kam nicht, und Marian schien auch keinen zu erwarten. Ihre Mutter war überrascht, und Elinor machte sich wieder Gedanken. Aber Mrs. Dashwood fand Erklärungen, wann immer sie ihrer bedurfte, die mindestens sie selbst beruhigten. »Denk doch nur, Elinor«, sagte sie, »wie häufig Sir John unsere Briefe selbst von der Post abholt und dorthin bringt. Wir waren uns bereits einig, dass Verschwiegenheit vielleicht nötig ist, und wir müssen zugeben, dass sie nicht gewährleistet wäre, wenn ihre Korrespondenz durch Sir Johns Hände ginge.« Elinor konnte das nicht leugnen, und sie versuchte darin, einen hinreichenden Grund für das Schweigen von Marian und Willoughby zu finden. Dabei gab es eine so direkte, so einfache und ihrer Meinung nach so naheliegende Möglichkeit, die wahren Hintergründe zu erfahren und auf der Stelle alle Heimlichtuerei aus dem Weg zu räumen, dass sie nicht anders konnte, als ihrer Mutter diesen Weg nahezulegen.